Kinderkind, sei bloß nicht dumm, lauf nicht lange ledig rum. Heiraten ist manchmal schön, ich hab's neulich erst gesehen. Zickenschulze aus Bernau nahm sie schon die vierte Frau. Und nun haben wir dann die Nacht auch zur Hochzeit mitgemacht. Ach, war denn da gemütlich, haben wir uns wohl gefühlt. Gegessen und getrunken und auch verrückt gespielt. Geknutscht mit kleinen Mädchens, getanzt mit schönen Frauen und zwischendurch, da haben sich ein paar auch mal gehauen. Schulzens Tante Lieselott fielen die Zähne ins Kompott und ihr Mann aß seinen Fisch halb im Dusel unterm Tisch. Und ich hab mir unentdeckt 12 Zigarren eingesteckt. Gerne hätte ich ja noch mehr, bloß die Kiste war dann leer. Schulzes Schwiegermutter steppte mit Herrn Bock und verlor dabei ihren wollenen Unterrock. Und der Jospapa hat wie verrückt gejatzt und dabei ist ihm die Hosennaht geplatzt. Bei der Kaffeetafel dann fing der Fez erst richtig an, denn der Klempnermeister Rau, der war schon gehörig blau. Und der brüllte, hopsasa, jetzt spielen sie Valencia. Ollo, komm, du kannst was lernen, ich tanz jetzt mit dir modern. Du wolltest rechts rumtanzen, da hat's nie geklappt. Du wolltest links probieren, da hat er Pech gehabt. Ein Blech mit Pflaumenkuchen, schön delikat und frisch, blieb ihm am Gehrock hängen und fiel dabei vom Tisch. In demselben Augenblick rutscht der Klempner nun zurück übern Pflaumenkuchen aus und macht Marmelade draus. Haut dabei im Angstgefühl, weil er sich wo halten will, einem Kellner, der da stand, einen vollen Milchtopf aus der Hand. Und die ganze Milch, das war direkt zum Schreien, floss der Klempner Frau in Blusenausschnitt rein. Und ich fand das auch noch ja nicht mal verkehrt, denn die Milch, die wusste, wo sie hingehört. Nach dem Pflaumenkuchenfall, da gab's einen anderen Krawall. Zickenschulze schrie voll Schreck, Kinder, meine Frau ist weg. Und nun suchten alle Mann und im Garten war sie dann, wo sie heimlich ungeniert mit ihren Schwager rumpussiert. Voll Wut nahm Zickenschulze eine Latte von dem Zaun und hat damit den Schwager und auch die Frau verhauen. Und alle Hochzeitsgäste, die nahmen nun Partei und binnen 2 Minuten gab's die schönste Klopperei. Als ich sah, wie alles knuff, dachte ich, hier ist die Geluft. Und ich schlängelte wie ein Aal mich nach rückwärts in den Saal, vorsichtshalber an die Wand, wo das volle Bierfass stand. Und ich dachte, haut euch, Mann, ich fang jetzt zu picheln an. Doch bald herrschte wieder Einigkeit im Saal und nun freuen sich alle schon aufs nächste Mal, wenn sie Zickenschulze nur wieder scheiden lässt. Kinder, Kinds, dann gibt's noch mal so ein schönes Fest.